Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 768. Android Auto ist wieder da. Ja, so ist es. Es kam ein Update, ich glaube schon vor ein oder zwei Wochen waren das, glaube ich schon her, zwei Wochen genau. Und ich habe es dann ausprobiert. Es geht jetzt wieder, unglaublich, nachdem es mehrere Wochen nicht mehr funktioniert hatte. Also ich glaube, es waren 3 oder 4 Wochen, dass es nicht mehr funktioniert hat, wo ich richtig sauer war deswegen, ja, wie so ein wichtiger Dienst, der immerhin mittlerweile schon von vielen Autobauern integriert wird, auf einmal nicht mehr funktioniert. Es waren zwar nicht alle davon betroffen, die Android Auto benutzen, aber doch jede Menge Leute offenbar. Und ich war leider einer von ihnen. Jetzt ist allerdings wieder alles okay. Man kann den Assistant wieder benutzen, man kann wieder die App, den App-Folder aufrufen und man kann auch wieder bei YouTube Music beispielsweise was verändern, beziehungsweise überhaupt in einer App außer Google Maps irgendwas verändern. Denn all das führte vorher zum sofortigen Reset des Smartphones. Ja, unglaublich, dass sowas passiert. Jetzt geht's aber wieder. Also, schön. Der Ärger bleibt allerdings und natürlich auch die klare Frage, was passiert, wenn man hier auf diese Systeme angewiesen ist und dann das nicht funktioniert. Also mittlerweile gibt's einiges an Apps, die sehr wichtig sind, ja, über die Automobilhersteller. Und von daher muss das eigentlich funktionieren. Übrigens, was jetzt in einem neuen Beta-Update auch gebracht wurde, ist ein vollständiger Android Game Support. Im ersten Moment hört sich das an, als ob das eher verboten gehört. Nein, denn erstens gibt es auch Beifahrer und zweitens gibt es vor allem auch in der heutigen Zeit auch Pausen, bei denen man eben auch ruhig mal eine Runde zocken kann. Man hat zwar normalerweise auch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel YouTube-Videos schauen oder ähnliches. Das geht bei vielen Autos schon. Und zwar zum Beispiel in den Ladepausen, ja. Gut, ich würde zwar da jetzt generell erst aus dem Auto eigentlich rausgehen, ne, aufs Klo oder irgendwas, ne, mir vielleicht was zu futtern holen, Kaffee trinken oder ähnliches, ja. Falls dann immer noch ein bisschen Zeit bleibt, könnte man auch mal ein Spielchen wagen. Finde ich jedenfalls sehr, sehr gut, warum auch nicht, ja. Jedenfalls legt jetzt eben Google die Grundlage dafür, dass eine Fülle von Android-Games jetzt dort auch unter Android Auto unterstützt werden können. Das ist spannend, das ist cool und ich finde, das gehört auch so. Auch überhaupt muss ich sagen, sollten mehr Apps von Android Auto unterstützt werden. Eine ist übrigens auch dazugekommen. Ich wollte die eigentlich App der Woche machen, aber ich habe geguckt, das war schon mal App der Woche. Ja? Und deswegen, tja, man kann es nur einmal werden. Ja? Aber trotzdem gibt es ein paar interessante Infos und zwar EV Map. Die ist jetzt auch mit einer Android Auto Anbindung zu nutzen. Und damit hat man eben die Suche nach Ladestationen quasi direkt im Bordcomputer. Das ist auch sehr, sehr schön, falls nicht sowieso schon vom Anbieter, vom Autohersteller selbst schon was eingebaut wurde. Das ist zwar momentan Standard, aber es ist immer gut, wenn man auch noch eine zweite App hat, dass man da dann eventuell schauen kann. EVMap hat sich ja auch in der Vergangenheit als sehr zuverlässig gezeigt. Man kriegt Infos angezeigt. Teilweise sind diese Infos zwar ein bisschen verwirrend, weil die längere Zeit drin sind. Zum Beispiel hier wird mir eine Ladestation angezeigt mit so einem Dreieck, Warndreieck, ja, und das ist also sogenannter Fault Report und dann steht dort Ausfallstandort noch nicht in Betrieb, aber die Nachricht ist von 2023. Also da ist definitiv, muss man da sagen, es ist nicht alles so aktuell, ja, und irgendwann müssten diese Warndreiecke auch wieder weggemacht werden. Ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ansonsten aber ganz, ganz toll. Man sieht hier auf einen Blick, welche Ladeleistung gibt. Anhand von Farben ist das kodiert. Ja. So sind zum Beispiel die Ladestationen, die eben nur langsam laden, also AC-Lader, beispielsweise blau, ja, DC-Lader dann ab, also orange, die schnelleren dann sogar gelb und so weiter und so weiter. Und da gibt es noch die extrem schnellen Hypercharger, ja, auch die sind gekennzeichnet, richtig gut. Also, VMAP ist jedenfalls, hat jetzt jedenfalls auch eine Android Auto Anbindung und das ist doch schon mal ziemlich gut. Android Auto wird ja immer wichtiger, immer mehr Hersteller setzen darauf. Ich war sehr lange sehr skeptisch und kein großer Fan von Android Auto, genau wegen solchen Sachen, was da jetzt eben passiert, ja, weil Google muss verstehen, dass Android Auto, wenn sie so einen Dienst anbieten, dass das wichtig ist. Das ist für die Leute wichtiger als alles andere auf dem Smartphone, wenn es in dem Moment, wo das gebraucht wird, wo das genutzt wird. Ja, denn das ist immer eine Schwierigkeit. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht endlich wieder, das gab es ja mal eine Zeit lang, das Smartphone-Display einfach nutzen kann als Android Auto-Display. Dann könnten es auch viel mehr Leute übrigens noch benutzen. Ja. Aber okay, Google wird wohl seine Gründe haben, die die Welt nicht versteht. Android, die Android-Entwicklung bei Google, das wird auch in Zukunft ein Thema sein, denn die ist jetzt nicht mehr öffentlich. Ihr habt richtig gehört. Zwar keine Panik, also AOSP-Veröffentlichung gibt es nach wie vor, nur war bisher ja üblich, während Sachen entwickelt werden, wird das Ganze in der Öffentlichkeit gemacht. Das heißt, es werden zum Beispiel Entwicklungszweige zur Verfügung gestellt und so weiter und so weiter. Und das fällt jetzt weg. Das heißt, man kriegt nur noch die fertige Version. Es gibt weiterhin ein AOSP-System. Ja, das stellt Google bereit. Aber es wird jetzt zwischendrin eben keiner Veröffentlichung geben. Das heißt, die Entwicklung wird jetzt wirklich im Privaten stattfinden, also ausschließlich bei Google, und die werden es nicht mehr publik machen. Ja, hat eigentlich keinerlei Konsequenzen erstmal. Nur die, die eben jetzt besonders neugierig sind und ständig auf die letzten Code-Schnipsel gucken, die eben veröffentlicht wurden, die letzten Code-Snippets, ja, da, die Leute, die werden natürlich jetzt schlechte Karten haben, weil es gibt keine Code-Snippets mehr, ja, man muss jetzt einfach warten, bis das fertige Produkt vorhanden ist und das war's dann. Ha, unglaublich. Ja, aber auf der anderen Seite, nur die Leute betrifft es dann auch, ja. Gut, vielleicht gibt's einige Entwickler, die eben da Probleme haben, weil die, wenn die zum Beispiel schnell ihre Apps anpassen wollen, dann können die schon im Vorfeld darauf hinarbeiten. Allerdings ist es auch ein zweischneidiges Schwert, denn oftmals werden eben Sachen entwickelt oder eben solche Versionen veröffentlicht und dann werden diese werden wieder Funktionen herausgenommen und dann hat der App-Entwickler das vollkommen umsonst gemacht, ja, und kann vielleicht sogar noch in der App störend sein. Und das wird natürlich damit auch mit vermieden. Ansonsten, wie gesagt, keinerlei Auswirkungen, aber es zeigt schon so ein bisschen vielleicht in die Richtung und man darf das nicht ganz so, auf die leichte Schulter nehmen, finde ich. Ich denke, man muss da aufpassen, dass sich Google nicht komplett von dem AOSP irgendwann verabschiedet. Ja, ich weiß, das geht so nicht, ja, aber weil ja vieles unter einer freien Softwarelizenz gemacht wurde oder eigentlich alles, bis auf die Play-Services. Aber trotzdem besteht natürlich die Gefahr, dass hier dann auch in dem Bereich quasi nichts mehr gemacht wird oder eben AOSP-Pakete angeboten werden, die nicht mehr lauffähig sind. Ja. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das normale Menschen jetzt beeinflussen würde. Entwickler können die dann lauffähig machen. Ja, klar, aber naja. Es ist schon ein bisschen bedenklich, ja. Man muss da ein bisschen drauf achten, wie das jetzt bei Google sich entwickelt, denn es wäre nicht das erste Mal, wo probiert wird, ein Open-Source-Projekt quasi abzuschotten. Ne? Mal gucken. Gemini 2.5 Pro ist jetzt verfügbar und zwar für alle kostenlos. Das ist mal was. Das heißt, im Browser kann man es jetzt nutzen, auch eben im Smartphone. Man muss nur das Gemini 2.5 Pro Experimental auswählen. Ja, Experimental deswegen, weil es eben noch nicht vollständig quasi getestet ist. Ja. Aber ich habe erste Tests gemacht und es ist gut, es ist jedenfalls besser als das vorherige Modell. Und übrigens kann man damit auch tatsächlich das, was momentan ja in aller Munde ist, ja, die so Fotos und so weiter im Ghibli-Style rekreieren lassen. Funktioniert wunderbar. Sogar also ohne dass man ein Foto hochlädt, rein nur mit Text, habe zum Beispiel gemacht, erstelle ein Foto mit von Tokio im Ghibli-Style und hat das tatsächlich gemacht. So, richtig gut, ja. Nicht schlecht. Ist ja gerade irgendwie so ein Meme oder was, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls, Gemini 2.5 Pro ist eine Verbesserung und es ist auch sehr schnell, muss ich sagen. Und definitiv empfehlenswert, das mal auszuprobieren. Die alten Modelle haben immer wieder Schwierigkeiten. Das wird auch nicht perfekt sein, aber vielleicht hat es dann doch schon ein paar gröbere Schnitzer wieder aufgefangen. Ja, gerade was die Halluzinationen betrifft, ja, scheinen die moderneren Versionen da wesentlich besser zu sein. Aber ich würde trotzdem meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ne? Ja, kommen wir mal zu dem Poco 7 oder F7 Ultra. Das ist jetzt offiziell gestartet. Ja, ich habe ja schon einige Sachen gesagt. Das hat aber nur auf Gerüchte basiert. Jetzt ist es aber offiziell draußen und es kommt tatsächlich, für die, die es nicht geglaubt haben, mit einem Snapdragon 8 Elite Prozessor. Ja, Wahnsinn. Damit ist es das erste Pogo-Gerät in der Linie, das tatsächlich mit einem aktuellen Flagship-Prozessor kommt und nicht nur der von letztem Jahr oder vorletztem Jahr, wie es bisher immer bei den Modellen der Fall war. Nicht schlecht also. Dann ist auch ein Vision Boost D7 drin. Ja, das heißt Upscaling. Und Game HDR-Funktion, damit es eben auch für Spiele gut eingesetzt werden kann. Dieses Upscaling funktioniert übrigens auch in YouTube und Netflix. Ne? Also das ist nicht schlecht. Und man sieht hier ganz klar, dass zum Beispiel Genshin Impact bei 2K-Auflösung mit 120 Frames pro Sekunde ohne Drops und sogar noch nach einer Stunde Spielzeit genutzt werden kann. Das heißt, hier ist eine ordentliche Kühlung drin. Liquid Cool Technology 4.0 heißt das Ganze. Ja, ist wirklich toll. Ich muss schon sagen, also das ist 120 Frames pro Sekunde bei Genshin Impact, 2K-Auflösung. Irre, muss ich sagen. Das ist ja Wahnsinn, das ist fast schon ein Gaming-Phone. Das ist der absolute Hammer. 5300 mAh Akku, okay, da hört der Hype dann ein bisschen auf, aber ich meine, 5300 mAh ist schon okay, ne? Kann man eigentlich nicht meckern. 120 Watt Hypercharge, das heißt 100% Akku in 34 Minuten, 50 Watt Wireless Hypercharge, ich würde es meinem Akku nicht zumuten, aber dennoch, wenn man es mal braucht, hat man es und dann ist es ja schön, ist es ja okay. Ja, gut, Ultra, ne, heißen ja mittlerweile alle. Die Unterscheidung oder das Besondere soll halt dabei sein, dass das stärkste Modell in einer Reihe ist. Es trifft hier zu, Ja, auch was die Kameras angeht, das Teil kommt mit einem 50-Megapixel-Sensor und hat eine natürlich optische Image-Stabilisierung und an dieser Linse auch einen Toggle, also einen Schalter, mit dem man von 35mm auf 48mm schalten kann. Und das bedeutet dann, man hat eben ein bisschen Möglichkeit rein zu zoomen, ja, und das funktioniert dann auch ohne Qualitätsverlust, weil eben, ja, so wie es eben schon beim Sony Xperia 1 Mark 6 der Fall ist, ja, die Auflösung, ja, voll genutzt wird, aber dann eben ein Ausschnitt quasi aus dem Sensor gemacht wird, und erstaunlicherweise ist diese Methode besser, als wenn man es danach einfach nur vergrößert. Ja, sehr interessant. Dann gibt es noch eine zweite Kameralinse, das ist das Telefotomodul. Ja, das hat eine Auflösung von, oder eine Brennweite, nennt man es, glaube ich, 60mm, und es ist 2,5-fache Auflösung, und die kann man umschalten auf 120mm mit 5-fach Vergrößerung, ja, auch eben mit diesem selben 50-Megapixel-Sensor. Auch diese Kamera hat OIS und macht auch Tele-Makro-Shots ab einer Entfernung von 10 cm. Ja, cool. Von daher bin ich mal gespannt, da kann man sicherlich einige sehr interessante Fotos rausholen, die extreme, natürlich hier noch deutlich besser, aber extreme Telefoto-Zoom, ja, was dort gibt beim Sony Xperia 1 Mark 6, muss ich sagen, ist einfach phänomenal. Da kann man Bilder machen, das könnte man sich nicht vorstellen vorher. Das ist unfassbar. Unglaublich. Eine komplett neue Welt könnt ihr da fotografieren damit. Wahnsinn. Also hier kann man sich dann auch davon erhoffen, dass es eben deutlich mehr Möglichkeiten gibt für Fotografie, sofern eben die Qualität auch insgesamt gut ist. 32 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit 120 Grad Blickfeld ist also dann noch zusätzlich und rundet das Ganze ab. Und eine Selfie-Kamera ebenfalls mit 32 Megapixel vorhanden. 6,67 Zoll groß ist das Display mit 120 Hertz OLED-Screen mit Auflösung 1440x3200 Bildpunkte, also gar nicht schlecht von der Auflösung. 12-Bit-Farben und 3200 Nits, hell genug für einen die Augen zu verderben. Ne? Es gibt hier einen Schutz für das Glas. Also hier wird nicht auf Gorilla-Glas gesetzt, sondern das nennt sich Pogo Shield Glas. Interessant. Also sie haben was Eigenes entwickelt. Wie gut das ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Zum Thema Glas komme ich aber später nochmal. Also ehrlich gesagt, ob das jetzt Gorilla-Glas ist oder nicht, ja, so schlimm ist es nicht mittlerweile. Und immerhin hat es da auch eine Touch-Rate, 480 Hertz. Also auch hier, was Gaming anbetrifft, durchaus in Ordnung. Ja. Und jetzt passt auf, dass diese Touch-Sample-Rate, die kann auch hochschießen, ja, wenn benötigt, auf 2560 Hertz. Und das bedeutet also richtig gut für Gaming. Ja. Wie es in der Praxis aussieht mit der Umschaltung und so, klar, weiß man noch nicht. Aber da werden hoffentlich bald intensive Tests folgen, damit man auch die Kleinigkeiten hier noch genauer sieht. Also richtig gut. IP68 Rating ist ebenfalls vorhanden. 212 Gramm ist nicht ganz leicht, aber hält sich in Grenzen für die Leistung, die das bietet. NFC ist natürlich drin, ein IR-Plaster, Infrarot-Plaster, also nicht schlecht. Dual-Frequency-GPS und Stereo-Lautsprecher sind ebenfalls drin. Das Ganze gibt es ab 12 GB mit 256 GB Storage und 16 GB mit 512 GB Storage. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, die Preise sind wahrscheinlich dann extrem hoch bei diesen Leistungsdaten, aktueller Flaggschiff-Prozessor, ist ja Wahnsinn, ja, die Ausstattung ist toll, Gaming geeignet, ja, also unter 1000 wird es da nichts werden. Also das Top-Modell mit 16 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage kommt auf 799 Euro. Ist momentan übrigens noch, ohne Werbung machen zu wollen, aber ich sag's trotzdem, weil es interessiert mich nicht, denn ihr solltet die besten Angebote bekommen. Noch kurzzeitig, ich weiß gar nicht, wie lange es geht, aber ich glaube, es sind nur ein, zwei Tage, bei Amazon im Frühlingsangebot 50 Euro nochmal reduziert. Ihr bekommt also das Gerät, die Top-Ausstattung zu dem Preis von der Ausstattung 12 GB, 256 GB Storage. Besser geht's gar nicht mehr. Absolut top, würde ich mal sagen. Und von daher ist das wohl eins der interessantesten Handys für Leute, die eben auch auf den Preis achten möchten. Und trotzdem ohne Kompromisse Leistung haben wollen, ja, wird das wirklich sehr, sehr interessant werden. Ein Top-Gerät also, Poco F7 Ultra. Lediglich die Leute, die jetzt auf Fotoqualität sehr, sehr, sehr, sehr viel Wert setzen, ja, also anhand der Leistungsdaten ist das, muss das Teil schon richtig gute Bilder machen können. Aber ihr wisst ja, ja, immer ein bisschen vorsichtig sein. Da würde ich dann noch warten, bis die ersten Bildertests gemacht wurden, damit man das auch vergleichen kann. Vielleicht ist heute sogar schon was zu finden im Internet. Jo, also das ist nicht schlecht. Das HOKO F7 Pro übrigens, das ist deutlich schwächer ausgestattet mit dem Snapdragon 8 Gen 3. Das kommt also mit dem von letzten Jahr mit dem Flaggschiff-Prozessor, ja, aber immerhin auch mit 512 GB Storage, 12 GB RAM und bis zu 512 GB Storage, ja. Auch hier kommt ein 6,67 Zoll AMOLED-Screen in das Spiel. Allerdings ist das nicht der gleiche wie bei dem Ultra-Modell, ja, definitiv. Und hier starten die Preise dann bei 599 für 256 GB Storage und 649 für 512 GB Storage. Ehrlich gesagt, ich würde auf jeden Fall den Aufpreis diesen relativ geringen Aufpreis bezahlen. Momentan sind es nur 100 Euro mehr und dann kriegt er das F7 Pogo Ultra. Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen. Gut, einmal das und jetzt komme ich mal zu diesem Gorilla Glass. Okay, Gorilla hat jetzt Corning hat jetzt ein neues Gorilla Glass hergestellt und es nennt sich Ceramic. Ja, das soll noch robuster sein als das bisherige Gorilla Glass. Okay, das hat man aber natürlich jetzt schon dauernd gehört. Also jede Iteration von Gorilla Glass wird versprochen, ja, das ist viel, viel besser als das letzte, aber es ist wirklich nur marginal, also nur ganz, ganz minimal, was dort verbessert wurde. Teilweise merkt man überhaupt nichts von der Verbesserung, ja, was immer wieder auch gezeigt wird bei Tests, ja. Und in dem Falle ist eben hier jetzt mit Keramikbeschichtung, das verspricht natürlich sehr, sehr viel, ja. Mal sehen, ob die da mehr rausholen können mit dem Gorilla Glass Ceramic, ja, wäre natürlich schön, ja, denn momentan stockt es so ein bisschen, ja, Saphir-Beschichtung es wird kaum gemacht, ja, weil es auch einfach zu teuer ist und auch da der Nutzen relativ gering ist im Vergleich zu dem Aufwand, der getrieben wird, ja, einige haben ja auch über Jahre versprochen, ne, das ist Saphirglas, hat man festgestellt, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied gibt von der Kratzresistenz her gegenüber dem normalen Nicht-Saphirglas. Also so ganz klar ist das eben alles nicht und deswegen kam das auch ins Stocken soweit. Wenn jetzt hier das Ceramic da tatsächlich eine deutliche Verbesserung bringt, dann be my guest. Das ist nämlich genau das, was ich richtig gut fände. Diese Angst vor Kratzer oder vor Beschädigung vom Glas, die ist so stark vorhanden eben, dass es teilweise schon gar keinen Spaß mehr macht. Ja. Und von daher, ja, wäre es natürlich schön, wenn man endlich mal was hat. Aber wie es der Zack von Jerry Rick Everything immer sagt, ja, Glas ist Glas. Und Glas wird brechen und Glas wird zerkratzen. Ganz einfach. So. Ja, und bisher war es eben auch immer so, ob das Ceramic daran was ändert, das darf natürlich bezweifelt werden, aber vielleicht wird es da eine Stufe besser, ne? Weil der hat ja seine Tester, ja, das sind so quasi so Stifte, da ist vorne an der Spitze dann entsprechendes Material dran, ne? Stufe 2 ist nur ganz sanftes Plastik an der Spitze, ja, während dann bei Stufe 7 ist schon richtig Metall halt ist und so weiter und so weiter. Und so wird es dann immer abgestuft. Ne? Ich weiß nicht, was Stufe 9 ist, keine Ahnung, weil nie hat, war glaube ich, irgendein Gerät vorhanden, das es bis Stufe 9 ohne Kratzer geschafft hat. Normalerweise immer, es ist fast schon sein Mantra, ne? Dass eben leichte Kratzer bei Stufe 6 und tiefere Kratzer bei Stufe 7 ist. Das ist, boah. Und egal, ob das Display von Gorilla ist oder von irgendjemand anders, ist immer das Gleiche und von daher ist natürlich das alles in Frage zu stellen. Übrigens, er hat jetzt auch das Oppo Find N5 getestet. Ja, ja, und wer die Videos von ihm kennt, der weiß, ja, also der Band-Test wird brutal werden und naja, ich will doch zwar jetzt die Spannung nicht nehmen, aber ich muss es einfach sagen, weil das ist ja auch Sinn ja, von dieser Newsmeldung jetzt, ja. Das Ding ist relativ schnell kaputt gegangen. Und zwar sogar noch in einer Art, dass man jetzt nicht erwartet hätte. Auch er hat es nicht erwartet und war dann relativ enttäuscht davon. Das Video ist natürlich jetzt auf seinem Kanal gerade das aktuellste, logisch. Und da könnt ihr das mal angucken, Oppo Find N5. Und ja, so ist es. Ja. Und wie auch immer das beworben wird, die haben zum Beispiel auch gesagt, dass das ist so ein Klapp-Handy, also ne, so mit dieser, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, ne, mit dieser mit diesem Klappmechanismus eben, ne, so ein Folding Phone. Ja, und da hat natürlich Oppo davon oder versprochen, dass das besonders stabil sein wird, das Glas innen. Ja, und ja, auch das ist das Problem, das zeigt auch hier wieder eindrucksvoll, auch hier trotz allen Versprechungen, Fingernagel macht das Display kaputt. Einfach. So, fertig. Bam. Also tiefe Kratzer, die gehen auch nicht mehr raus, oder das sind eigentlich keine Kratzer, das sind Dellen. Ja. Und natürlich auch mit Stufe 2, also mit ganz leichtem Plastik, hat er da schon einen permanenten Kratzer oder eine permanente Delle, muss man ja das sagen, reingemacht. Und das ist ganz einfach deswegen, weil das eben nicht Glas ist, sondern das ist Plastik. Also ja, es ist zwar Glas-Plastik-Gemisch, ne, aber es muss halt eben hauptsächlich Plastik sein, damit man das auch klappen kann. Ja, und probiert mal Glas zu klappen. Ja, das ist alles, was da geht. Ja. Aber sonst nichts. Und das ist eben genau das Problem. Und solange da eben keine Möglichkeit gefunden wird, solange bleibt das eben so, dass dieses Ding extrem schnell kaputt geht. Mit eurem Fingernagel ein bisschen zu fest drauf gedrückt und dann bleibt eben eine Delle im Display. Bam. Vor allem immer sehr, sehr kritisch, weil es ist ja auch nicht gerade billig, so ein Folding Phone. Ja. Gut, wie gesagt, guckt euch's an bei Cherry Rick Everything, Oppo Find N5. Das ja, wird euch in Mark und Bein gehen. So, Namensänderungen bei Google. Es ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber interessant ist, wenn ein Feature von Nearby Share auf Quick Share from Google und jetzt auf QuickShare umbenannt wird. Fehlt eigentlich nur noch, dass es jetzt wieder Nearby-Share nennen in der nächsten. Also, ich meine, ich habe mir zwar schon können vorstellen, warum Nearby-Share in QuickShare umbenannt werden soll. Denn Nearby-Share, also impliziert, dass man einfach alles teilt, was hier in der Nähe ist. Ja, das ist blöd, das wollen die Leute nicht. Und die meisten haben es dann auch sofort ausgeschaltet. Ne? QuickShare hört sich ein bisschen besser an. Und das ist das Gegenstück ja von AirDrop bei Google. Ja? Also AirDrop, ne? Apple. Und QuickShare ist das Gegenstück quasi bei Android von Google. Und ja, ist in Ordnung. Das kann man lassen. Warum wurde das QuickShare von Google genannt? Ich glaube, das ist einfach, das waren wohl einfach rechtliche Probleme. Weil QuickShare, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es mehrere QuickShare-Apps mal gab, die aber damit nichts zu tun hatten. Vielleicht haben die jetzt die Rechte gekauft bei Google und jetzt können sie es eben nur noch QuickShare nennen. Okay. Das ist ja interessant. Ich hoffe, dass man sich auf Sicherheit dabei auch weiterhin konzentriert, denn auch letztes Jahr wurde ja auch eine Sicherheitslücke entdeckt, erstmalig bei QuickShare, und da konnte man quasi Daten senden an Android- und Windows-Geräte ohne Rückfrage. Das ist schlecht, ja. Und ja, es war allerdings immer recht schnell dann ausgebessert worden. Hoffen wir, dass das in Zukunft eben auch dann sicher bleibt. Ich selbst sag mal so, ich brauche QuickShare eigentlich nicht immer aktiviert zu haben. Ich aktiviere es nur, wenn ich auch tatsächlich etwas übertragen möchte. Und damit ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, es ist ein bisschen umständlich, aber mein Gott, das ist jetzt nicht so extrem. Ich tausche auch nicht jeden Tag Daten mit jemand anderem aus oder so. Und wenn ich das dann machen will, dann wird es eben aktiviert. Ehrlich gesagt, die Chance, dass das mein Gegenüber aktiviert, ist sowieso viel geringer, weil die meisten kennen diese Funktion ja noch nicht mal. So. MediaTek benennt seinen 8S Gen 4 Rival als Dimensity 9400E. Ich habe gesagt, okay, also das finde ich ein bisschen traurig. Jetzt fängt MediaTek auch noch mit diesen blöden Bezeichnungen an hier. Ich finde es ja nicht so toll, ne, dass immer diese 8S, ne, und so weiter, und also 8S Gen 4, und dann ist das ein komplett anderer Leistungsrahmen, ja, hört sich aber so ähnlich an. Also stark kastrierte Prozessoren haben fast den gleichen Namen, genauso wie dieser Snapdragon, ja, 8S Elite, der das bald kommen soll. Ja, vielleicht wird auch gar nichts umbenannt, das ist natürlich noch schlimmer, aber das hätte Dimensity, also das hätte MediaTek nicht machen sollen, finde ich. Das ist ein schlechtes Beispiel bei Snapdragon, das muss man nicht übernehmen. Jetzt gibt es einen Snapdragon 9400E. Ja, also der wird wesentlich schlechter sein als der 9400. Ja. Geplant war eigentlich mal, oder so haben zumindest alle gedacht, dass der heißt Dimensity 9350. Das ist schon deutlich besser, weil es eben deutlich macht, das ist kein 9400er, das ist was anderes. Nämlich ein 9350. Jetzt 9400E. Und da ist eben die Implizierung, das ist alles ein 9400er. Ist es aber nicht. Ja, also genau wie bei Snapdragon dasselbe Kram, finde ich es wirklich, wirklich schade, dass das so gemacht wird. Man muss nicht unbedingt die negativen Sachen übernehmen von einem Mitbewerber. Man kann sich ruhig auf die positiven Sachen konzentrieren, ja, finde ich. Also die Fehler oder Belanglosigkeiten, nee, muss nicht sein. Ja, Nothing hat ja schon mal mit einem Bild Werbung gemacht, wo ein mutmaßliches Pokémon zu sehen war, und da ist natürlich sie haben alle durchgedreht, was hat das zu bedeuten, und es passiert schon wieder. Jetzt kommen 4 neue Geräte, ja, die Nothing hier quasi, oder mit denen die Leute hier angefixt werden sollen, ja. 4 neue Geräte und die alle haben Pokémon-Codenamen. Das ist doch sehr interessant. Ehrlich gesagt, ich frag mich, also wenn die das machen, die müssen doch dann irgendwie eine Erlaubnis haben von Nintendo oder The Pokémon Company. Wenn nicht, dann wird das noch Probleme geben, denn die sind auf ihre Marken und auch auf die Pokémon-Namen doch sehr, sehr bedacht. Und die werden das sich nicht gefallen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass es bisher noch keine Reaktion gab, dass es was Offizielles ist. Ne? Weil Codenamen, okay, ich meine, ich habe auch einige meine Netzwerknamen, ne, so zum Beispiel, ne, sind Pokémons, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist ja nichts Offizielles von der Firma. Auch wenn das hier ein Codename ist, könnte das Schwierigkeiten geben. Also kennt man ja auch von den Android-Versionen, ich weiß noch, Android KitKat, weil KitKat gab es ja mal, ne? Und da mussten die auch ein Joint Venture schließen, genau wie bei Oreo. Das war dann ein richtiges, sogar mit Oreo zusammen haben die das gemacht, ne? Also richtig, richtig offiziell. Aber jetzt tauchen hier 4 Geräte auf mit Pokémon-Codenamen. Bulbasaur, Girafarig, Hoothoot und Kliga. Also Bulbasaur ist ja der Bisasam, genau. Ja, und jetzt in diesem CMF, in dieser CMF-Untermarke sollen die dann ja irgendwie erscheinen. Keine Ahnung, sonst weiß man nichts, aber mal gespannt. Vielleicht wird es ja wirklich ein offizielles Pokémon gebrandetes Phone. Das wäre nicht schlecht. Dann würde ich eins kaufen. Ja, einfach so. Sony Xperia 1 Mark 7. Genau, 1 Mark 7. Da gibt es jetzt erste Gerüchte, Leute. Letzte Woche hatte ich ja schon erste Gerüchte vom Sony Xperia 10 Mark 7. Aber das ist jetzt das 1 Mark 7. Das heißt, der Nachfolger von meinem aktuellen Smartphone. Und da wurde natürlich viel erwartet. Einige werden enttäuscht sein, wenn die hören, dass es nur ein 0,5 Zoll Telefonsensor ist. Ja, die haben eigentlich 1 Zoll Sensoren erwartet. Und ehrlich gesagt hätte ich das auch erwartet. Ja, kann ich nicht begreifen. Sony stellt exzellente 1-Inch-Sensoren her, die sogar schon in anderen Smartphones benutzt werden. Warum sie das bei ihrem Topmodell nicht auch einsetzen, ist mir wirklich ein Rätsel. Ich kann es nicht sagen. Ja, aber okay, mal sehen. Besser auf jeden Fall als das beim Vorgängermodell schon mal. Ja. Und wir werden sehen, wie sich das dann hier auswirkt. Also, es wird auch, es gibt auch Gerüchte, dass die an einem, oder dass die ja 200-Megapixel-Sensoren und 100-Megapixel-Sensoren momentan in der Entwicklung haben. Ja, fragt sich also, sind das welche davon? Ja, was da verbaut wird oder nicht. Auch hier muss man natürlich noch ein bisschen warten. Und es wird versprochen, dass man deutlich bessere AI-Fähigkeiten ins Smartphone integriert, also das heißt direkt auf der Hardware laufen lässt, verschiedene LLM-Models. Und das könnte also auch interessant sein. Ja, aber mehr ist jetzt noch nicht als Spekulation quasi draußen. Ja. Aber man sieht, es fängt jetzt schon langsam an. Und bin auch schon gespannt, was dann in den nächsten Wochen, Monaten hier an weiteren Informationen rausgeht. Also die Gerüchtesaison fürs One Mark 7 ist eröffnet. Ebenfalls werden Gerüchte von bekannten Liga verbreitet, was ein Sony Walkman anbetrifft. Genau, Welcome Back Walkman. Es ist aber nicht ganz klar, ob das jetzt ein eigenes Gerät ist, ja, oder ob das für das neue Xperia, möglicherweise auch für die alten Xperias, eine App ist. Ja, sowas gab es schon mal im Ansatz. Ja, und das wäre natürlich eine Aufwertung für die entsprechenden Smartphones oder wenn es eben nur beim Mark 7 der Fall ist, auch ein zusätzliches Feature für das Mark 7. Viele Leute wünschen sich das und wer mal diese Walkman, die Standalone-Geräte gesehen hat von Sony, also wirklich, als Musikfan muss man da wirklich schon aufpassen, dass man da nicht sofort zuschlägt, weil eben die Optik sehr, sehr schön ist. Es gibt zwar auch für andere Android-Geräte die App, wie nennt sich das? Moment mal, muss ich mal schnell gucken. Casio Player nennt sich das. Casio Player. Das ist zumindest optisch, wenn man Musik abspielt, dann spannend. Ja, also sieht schön aus. So ähnlich wie eben diese Walkman Software, die da integriert ist, ja, und wenn das aber mit der gleichen schönen Bedienung wie auf diesen externen Walkman-Geräten, die ja auch unter Android laufen, also im Prinzip ist es auch nur eine App, auch auf dem Mark 7 laufen würden oder vielleicht sogar auch auf dem Mark 6, wäre das natürlich eine fantastische Geschichte. Also ist es nur ein Software-Update für das Sony Music Center oder ist es tatsächlich ein Standalone-Gerät? Mal sehen. Das Potenzial ist sogar schon auf dem Sony Xperia 1 Mark 6 vorhanden, denn die Audioausgänge sind unglaublich beste Audioausgänge beim Smartphone, außer vielleicht dem Moondrop, ja, wenn man keinen externen DAC anschließen will. Der DAC hier drin ist göttlich, kann ich euch sagen, fantastisch und der Soundausgang entsprechend dann wirklich Hi-Fi-Qualität. Und ja, darauf dann diese Walkman-App, da könnte Sony wirklich glänzen damit. Gut, aber das bleiben bis jetzt noch Gerüchte und wir gehen mal zu anderen Sachen. Nicht so sehr schön war das Update von Wear OS 5.1. Das hat nämlich einige Leuten Kopfschmerzen bereitet, denn ihre Pixel Watches haben danach verschiedene Bugs. Zum Beispiel stark zeitversetzte Notifications, Batterieprobleme und noch einiges mehr. Wie Google jetzt auch zugegeben hat, Google weiß von den Problemen, ja, und sie sind dabei, die Probleme zu beheben. Es sei nur eine kleine Zahl von Pixel Watch-Usern betroffen. Das ist auch absolut schlüssig, denn anhand von den gemeldeten Vorfällen sozusagen ist das doch dann schon recht übersichtlich. Das heißt, da haben einige Leute einfach Pech gehabt. Aber warum das passiert ist, weiß ich nicht. Google scheint es aber schon zu wissen und sie werden sich so schnell wie möglich um das Problem kümmern. Ja, auch ist es natürlich ärgerlich, wenn man seine Smartwatch updatet und dann kommt auf einmal dieses Problem. Ja, wenn ihr also momentan eine Pixel Watch habt, updatet noch nicht auf 5.1, wartet ein bisschen und dann wäre das vielleicht gut. Aber meistens ist es sowieso schon automatisch eingestellt, ja, wird man viel machen können. Gut, wie auch immer, Hilfe kommt, Google weiß es und das ist ja schon mal nicht schlecht. Hoffentlich dauert es nicht so lange wie bei Android Auto, bis das Problem behoben ist, aber okay, drücken wir mal die Daumen. Google Maps wird weiter verbessert. Das finde ich sehr, sehr schön. Also Google Maps hat sich zu einer der wichtigsten Google Applikationen entwickelt in den letzten Jahren. Richtig schön. Jetzt wird unter anderem auch geplant, dass es auch einen Parkplatzverfügbarkeit angezeigt wird und auch eine sogenannte Fuel Efficiency, also eine quasi ausrechnen, wie effizient man mit dem Treibstoff irgendwo hinkommt auf der Route, ja, und die Ankunftszeiten, die sollen deutlich besser berechnet werden als bisher. Das ist auch wichtig, Leute. Ich habe es gerade letzt wieder gehabt. Ich fahre ja nicht so viel, ja, aber gerade letzt war wieder ein Stau Und dann hat es geheißen, ja, oh, okay, um 8.51 Uhr komme ich an. Nein, es war 9.20 Uhr, bis ich angekommen bin. Also da hat sich Google ziemlich verrechnet. Klar gibt es immer ein paar Probleme, aber ich würde sagen, angesichts der momentanen Datenmenge, die Google zur Verfügung hat und ihren immer so gerühmten AI-Modellen, wäre es möglich, denke ich, dass die Zeiten entsprechend auch da genauer errechnet werden können. Ja? Und genau das soll jetzt eben hier passieren. Momentan gibt es da Tests mit in der Beta-Version, allerdings nur eine kleine Menge der Beta-Tester werden damit momentan konfrontiert. Und ansonsten, ja, wenn alles klappt, dann wird es in den nächsten Monaten eingefügt werden. Auch die Parkplatzverfügbarkeit finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Und Fuel Efficiency, ich hoffe, dass es da auch dann noch zusätzliche, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist, für E-Autos ebenfalls zusätzliche Funktionen gibt oder bessere Berechnungen gibt. Machen sie ja schon ganz gut bisher. Also wenn man dann eine Routenplanung macht mit EV-Stops zwischendrin, das funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Und das kann natürlich noch besser funktionieren, vor allem wenn es eine Anbindung an Android Auto gibt, weil dann das Auto ja bestimmte Werte zurückmeldet an Google Maps und dann kann man das schon vernünftig machen. Sehr gut. Ja, dann gibt es noch was von Google in Großbritannien. Ja, warum ist das interessant? Weil Google in Großbritannien führt jetzt das ein, was wo die ganze Welt drauf guckt, nämlich ein Third-Party-Billing. Also quasi ein anderer Bezahldienst kann komplett das Ganze übernehmen im Store. Ja, das wurde jetzt notwendig. Das gab ja eine Anweisung, ja, von Großbritannien und die wurde jetzt eben umgesetzt. Das heißt, Google muss ermöglichen, dass die Leute auch bei ganz anderen bezahlen können als bei Google. Und das bedeutet, dass eben auch die 30% Gebühren für Transaktionen, die die Entwickler quasi zahlen müssen oder verlieren, ja, dass die dann eben vermieden werden dadurch. Das heißt, man kann quasi an Google vorbei, ohne dass Google was verdient, damit Apps zum Beispiel kaufen oder eben In-App-Purchases machen. Ja, das ist fragwürdig, muss ich sagen, weil wenn das zum Beispiel generell weltweit eingeführt werden würde, was eben hier jetzt in Großbritannien eingeführt wird, dann wäre für die Zukunft von Android wäre es wirklich düster. Denn Google wird kein System am Leben erhalten, wo sie kein Geld verdienen können damit. Hundertprozentig nicht. An den Smartphones verdienen sie auch fast nichts oder eigentlich gar nichts. Ja. Gerüchteweise sollen sie sogar als noch draufzahlen, ja, bei den Google Pixel Geräten. Die Einnahmen von Android an sich sind im Prinzip ja auch nicht vorhanden. Android wird also nicht verkauft, ja, sondern nur es werden Services zur Verfügung gestellt. Ja, okay. Ja, vielleicht zahlt der ein oder andere Entwickler natürlich an Google Lizenzgebühren dafür, aber das ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, was Google bereitstellen muss beispielsweise. Und von daher, also Android macht kein Geld. Das einzige Geld, was eben verdient wird, ist durch den Play Store, die Einnahmen, die generiert werden durch diese 30%. Und das heißt, wenn da Google dann am Schluss Verlust macht, ja, und das würden die ja dann machen, wenn das weltweit eingeführt wird, es gibt nur Ausgaben, da keine Einnahmen, dann würde Google da ohne mit der Wimpern zu zucken Android ad acta legen, weil die hätten ja keinen Grund mehr, weiterhin Android überhaupt noch irgendwas damit zu machen. Warum? Ich meine, die machen ja Android nicht aus Jux und Dollerei oder als weil sie von der Wohlfahrt sind oder so, sondern die machen das, weil sie Daten wollen, ja, und Geld draus machen wollen, Geld verdienen wollen. Aber alleine mit den Daten kann man schon lang keine großen Sprünge mehr machen. Deswegen gibt's ja auch sowas, ist ja klar. Und deswegen, ja, wird das dann unweigerlich dazu führen, dass entweder Google sagt, okay, wir machen jetzt Android komplett kommerziell. Ja, es wird schwierig werden. Also die arbeiten ja schon an Alternativsystemen übrigens zu Android. Vielleicht auch im Hinblick, wenn sie mal sagen, okay, Moment mal, wir machen das hier dicht, ja, wir machen das jetzt kommerziell und dann wird dafür bezahlt. Ja, da müssen die Hersteller dafür bezahlen, wenn sie das haben wollen und fertig. Und das ASOP lassen wir einfach so auslaufen oder machen nichts mehr und fertig. Ja. Das war's dann. Ist zwar nicht ganz so einfach, wie es jetzt anhört, aber ich kann nur warnen davor, Google wird nichts machen. Google hat noch nie einen Dienst gemacht, der sich nicht lohnt auf Dauer. Was kein Geld einbringt, wird gestrichen. Google ist eine Firma und keine Heilsarmee. Einfach so, fertig. Nun gut, weiter geht's. Wir bleiben nochmal bei Google, aber mit Fitbit zusammen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr also Fitbit-Benutzer seid und ihr habt noch keinen Google-Account verknüpft, macht das jetzt bitte da. Denn lange geht's nicht mehr. Bis 2026 wird's jetzt nochmal, es gibt nochmal Gnadenfrist, wird's jetzt nochmal funktionieren. Und dann werden alle Daten gelöscht werden. Wenn ihr dann keinen Google-Account habt, sind alle eure Daten weg. Fertig. Ja, Fitbit wurde ja schon vor langer Zeit von Google übernommen. Man konnte bisher sich einloggen, auch ohne Google-Account, nur mit einem Fitbit-Account. Das fällt eben jetzt weg. Und wer bis dorthin keinen Google-Account verknüpft mit dem Fitbit, dessen Daten werden für immer verloren sein. Ja, also nicht vergessen, falls ihr dazugehört. So, jetzt bin ich tatsächlich einfach so ruckzuck ans Ende schon gekommen, aber ich habe jetzt diesmal auch noch zwei Apps der Woche im Prinzip. Ja, eigentlich sind sogar drei Apps der Woche. Was ist denn heute los? Ja, unglaublich. Naja, ich sag mal so, ich bin erstmal auf ein Spiel gestoßen. Ich wollte eigentlich nicht wieder nur ein Spiel als App der Woche machen, vor allem, weil das auch wieder so eins ist, wo so casual-mäßig ist, ja. Aber trotzdem so genial ist, dass ich gesagt habe, das muss App der Woche werden, ja. Obwohl das so super simpel ist. Das nennt sich Run Gottes. Eigentlich genau Run Ausrufezeichen Gottes. Aber wenn ihr Run Gottes eingibt, wird es jedenfalls gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich da viel dazu sagen soll. Es ist ein relativ einfaches Game. Ihr müsst laufen, ja, und dann kommen euch so Hindernisse entgegen und Zombies und so, ja, und die müsst ihr wegputzen, ja, wenn ihr solche Hindernisse wegputzt, ja, oben ist dann drüber zum Beispiel ein Gegenstand, wenn ihr denn die entsprechende Zahl an Schüsse auf diesen Gegenstand abgibt, dann kriegt ihr diesen Gegenstand. Ja, also könnt ihr Waffen verbessern, neue Mitstreiter bekommen und so weiter und so weiter. Und dann kommen eben Gegner entgegen, die müsst ihr dann eben mit den Waffen, die ihr gesammelt habt, wegputzen, ja, und so geht es eigentlich immer weiter, bis es dann irgendwann in so einen Automodus übergeht und nur noch die Bosskämpfe dann von euch direkt zu bestreiten sind, ja, und das ist so simpel, aber macht so Spaß, das ist richtig gut, ja, die Grafik ist so und so, also die Chars und so weiter sind richtig schön gemacht. Die Hintergrundgrafik ist eher sehr, ja, fade, ja, was soll ich sagen, also nichts Besonderes jedenfalls. Aber alles in allem ist das Paket so gut, dass es einfach Spaß macht. Das muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so ein simples Game, ja, so viel Spaß machen kann. Die Sache ist, ich weiß nicht, ja, wie ich das halt sagen soll. Es ist halt sehr simpel. So simpel, dass es eben, dass ich gesagt habe, okay, das kann nicht nur App der Woche sein. Ja, also das, weil ich habe schon nichts mehr dazu zu sagen. Sieht genial aus, coole Chars, simples Spielprinzip, das perfekte Spiel für kurz mal zwischendurch. Ja, wunderbar. Aber wie gesagt, hatte ich in den letzten Wochen schon mehrfach. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Und zwar gibt es jetzt eine neue Version von Tutamail auf F-Droid. Tutamail und übrigens auch eine separate App, Tutakalender. Ja. Das sind das ist quasi die Software von Tutanota, ein Mail-Service, den es gibt. Der ist ähnlich wie Posteo besonders sicher, ja, und bietet ein hohes Maß an Datenschutz und Privatsphäre. Dafür kostet es auch was, ja. Also zumindest wenn man zum Beispiel eigene Domain haben möchte oder sowas, aber es lohnt sich eben, weil es richtig hoher Datenschutz hier angesetzt wird. Die ganzen E-Mails, die gespeichert werden, sind Ende zu Ende verschlüsselt, hochverschlüsselt. Das heißt also, die sind sicher. Und auch, das ist sehr interessant, man kann auch senden und empfangen. Ja, Ende zu Ende verschlüsselte E-Mails. Angeblich an jeden. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja, aber so verspricht es Tutanota. Nicht schlecht. Die Verschlüsselungskette ist jedenfalls komplett. Die Anbieter wissen selbst nicht genau, was da los ist, ja, was gespeichert ist und so weiter. Das heißt, nur so ist es eben sicher. Zero Knowledge nennt sich das Ganze. Und das gibt's eben auch als Kalender-App, wo diese ganzen Datenschutzmaßnahmen eben auch zählen für die Kalender-App. Also richtig gut, wer es noch nicht weiß, Tutanota hat Server ausschließlich in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, das muss jeder selbst entscheiden. Also, aber egal. Jedenfalls, so sieht's aus. Und ich denke, das ist eine tolle zusätzliche App für diese Woche, als App der Woche. Und klar, diese Mail-App hat zum Beispiel diese Snooze-Funktion, die ist für mich also absolut unabdingbar, aber trotzdem finde ich es gut. Es ist nie verkehrt, wenn es besonders sichere Mail-Programme gibt, weil es gibt zu viele unsichere und Tutanota ist da doch sehr gut dabei, eben hier maximal möglichen Datenschutz zu bieten. Und Tutamail-App auf F-Droid, und das ist eben auch das Besondere, genau wie die Tutakalender, eben auf F-Droid auch komplett an Google vorbei zu installieren, das ist ja auch nicht schlecht. Wer schon auf solch hohen Maße an Datenschutz und Privatsphäre setzt, für den ist das vielleicht auch eine gute Sache, dass es eben nicht nur im Play Store gibt, sondern eben auch außerhalb bei F-Droid. Also, damit gibt es zwei Apps der Woche. Einmal Run Goddess im Play Store und Tutamail und Tutakalender bei F-Droid. F-Droid.org. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Und natürlich auch die Community bei YouTube. Da könnt ihr auch kommentieren. Freue ich mich immer tierisch drüber. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.